Dankeschön. Da draußen regnet's, oder? Dann ist das doch scheißegal, ob ihr da nass werdet oder hier direkt vor uns. Kommt doch mal weiter her. Das nächste ist Mittelpunkt. Hier vorne steht ihr dann auch im Mittelpunkt. Genau. Das ist ganz schön, ne? Aber ich hab's so gewollt. Auf der Straße, mir ist klar, dass er sich schämt. Bin ich hier ganz unten? Verfeierte meine Wohnung, schlaf jetzt auf Karton. Dankeschön.